Kosten der Armutsbekämpfung in Deutschland. Letztlich dient die gesamte staatliche Apparatur zur Umverteilung der Gelder aus Steuern und Sozialabgaben sowie der Summe aller Sozialleistungen auch der Bekämpfung von Armut. Das gilt für die Rente nach Mindesteinkommen, für das Ehegattensplitting, für den Familienlastenausgleich, für Wohngeld, BAföG, Hilfe zur Pflege und so weiter. Wenn alle Sicherungen nicht ausreichen, bilden das letzte Auffangnetz und damit den unmittelbaren Schutz vor Armut die Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung im Alter, deren Gesamtkosten sich 2008 auf 23,7 Milliarden Euro beliefen, die Grundsicherung für Arbeitslose, Arbeitslosengeld II, mit einem Volumen von 39,6 Milliarden Euro im Jahr 2008. Insgesamt leben in Deutschland rund 10% der Bevölkerung ganz oder vorwiegend von Leistungen der Grundsicherung. Im Jahr 2008 lagen die Kosten für diese Grundsicherung bei 62,9 Milliarden Euro. Das sind 8,2% des deutschen Sozialbudgets von 767 Milliarden Euro und 21,6% der steuerfinanzierten Sozialleistungen bzw. 2,5% des deutschen Sozialprodukts. Zum Vergleich: Für Bildung vom Kindergarten bis zur Universität gibt der Staat 4,1% des BIP aus. Dieses Ausgabenniveau wird vielfach als zu niedrig empfunden und hat schon mehrfach entsprechende Kritik der OECD ausgelöst. Garantiertes Einkommen für alle. Ein Ausweg aus der Armutsfalle? Es gibt Gedanken, die ziehen emotional an und wärmen das Herz, unabhängig davon, ob sie wirklichkeitsnah und umsetzbar sind oder nicht. Dazu gehört die Idee eines leistungslosen Grundeinkommens für alle. Es gibt verschiedene Vorschläge, die alle von einem Grundgedanken ausgehen. Die Fülle unterschiedlichster Sozialleistungen soll ersetzt werden durch ein staatliches Grundeinkommen, das jedem Bürger ohne staatliche Auflagen und ohne den Zwang, sich um Arbeit zu bemühen, zusteht. Dieses Grundeinkommen soll eine würdige Existenz ermöglichen und die meisten Sozial- und Transferleistungen überflüssig machen. Je nach Modell wird darauf eigenes Einkommen oder Vermögen gar nicht oder nur eingeschränkt angerechnet. Unter den politischen Parteien stehen CDU und FDP sowie teilweise auch die Linkspartei mit jeweils unterschiedlichen Ausgestaltungen der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens nahe. Solch ein bedingungsfreies Grundeinkommen hätte nach Meinung seiner Befürworter folgende Vorteile: Die Quellen von Armut und Existenzangst würden für alle radikal und diskriminierungsfrei beseitigt. Die meisten Sozialleistungen würden überflüssig und damit viel bürokratischer Aufwand eingespart. In der Summe käme die Umstellung nicht teurer, sondern billiger als das heutige System. Die Zeit, in der man sich über bezahlte Erwerbsarbeit definiere, so die Befürworter, gehe sowieso dem Ende zu, weil infolge des technischen Fortschritts nicht mehr genügend bezahlte Arbeit für alle da sei. Wer wolle, könne dennoch einer bezahlten Arbeit nachgehen. Die anderen aber könnten sich frei von Existenznot um ihre Familien oder um Ehrenämter kümmern oder sich kulturell und schöpferisch betätigen. Diese Idee entspringt mythischen Quellen, und das macht sie so unwiderstehlich. Der Fluch, der dem Menschen mit der Vertreibung aus dem Paradies auferlegt wurde, scheint gebannt. Zwar bleiben wir sterblich und können krank werden, aber wir werden beschützt. In der Bibel ist es Gott, beim Bürgergeld der fürsorgliche Staat, und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Auch der Linke kommt auf seine Kosten. Die gewaltige Entwicklung der Produktivkräfte, der eine unbestreitbare Vorteil des Kapitalismus, befördert endlich den Übergang aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit im Sinne der werktätigen Massen. Kein Arbeitszwang mehr, fürs Auskommen ist gesorgt, morgens wird gefischt, abends gejagt. Die weitere Entwicklung wird dann schon für noch mehr Umverteilung durch schrittweise Anhebung des Bürgergeldes sorgen. Die Idee, durch eine einfache Sozialleistung, eben das bedingungslose Grundeinkommen, unser ganzes kompliziertes Transfersystem weitgehend zu ersetzen, alle Bürger von Not und Existenzangst zu befreien und nebenbei auch noch Geld einzusparen, ist zweifellos faszinierend. Fast immer schwingen Eifer und Begeisterung mit, wenn die Befürworter das Modell erläutern. Bei näherer Betrachtung zeigen sich allerdings Probleme. Alles Umleiten der Ströme von Steuern, Transfers und Sozialleistungen schafft nämlich keine neuen Ressourcen. Die These der Vereinfachung wird durchweg nicht belegt. Die Verzahnung mit den bestehenden Anspruchssystemen wirkt nicht präzise durchdacht. Die Berechnungen zur Gegenfinanzierung aus dem bestehenden System sind kompliziert, teilweise widersprüchlich, und es fehlt eine befriedigende Antwort auf die Frage, wie der Übergang zu bewerkstelligen sei. Letztlich liegt das Grundeinkommen bei den durchgerechneten Modellen nicht über dem amtlich definierten sozioökonomischen Existenzminimum von heute. Ausnahme ist das sozial-utopische Modell von Götz Werner. Besondere soziale Lebenslagen, etwa der erhöhte Bedarf bei manchen Krankheiten und Behinderungen, werden auch künftig Ausnahmen und Abweichungen vom einheitlichen solidarischen Bürgergeld erforderlich machen. Und die Abstufung nach Haushaltsgröße und Kinderzahl, das Lohnabstandsgebot und die Anrechnung auf eigenes Einkommen und Vermögen sowie dessen Besteuerung müssen beim Bürgergeld genauso geregelt werden wie bei der Sozialhilfe. Und was ist mit den Einsparungen? Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, welches dem geltenden sozialen Existenzminimum der Sozialhilfe entspricht, würde auf der Basis der Daten von 2008 zu jährlichen Bruttoausgaben von 490 Milliarden Euro führen. Dabei sind die Kosten der Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von 180 Milliarden Euro noch nicht berücksichtigt. An diesen Kosten würde das Bürgergeld gar nichts ändern. Insgesamt würde es sich also inklusive Kranken- und Pflegeversicherung jährlich auf 670 Milliarden Euro belaufen. Das entspricht dem heutigen Gesamtaufkommen aus Sozialversicherungsbeiträgen und steuerfinanzierten Sozialleistungen. Damit wären alle Leistungen der Rentenversicherung, die über das soziale Existenzminimum hinausgehen, noch nicht finanziert.